Kameraden, denkt ihr noch an die Silberstreifenpolitik der Systemzeit? Mit Verhandlungen und durch den Austausch liebenswürdiger, aber leerer Redensarten sollte die Lage Deutschlands gebessert werden. Und geschickt versuchten die Vertreter der Republik von Weimar, dem Volk das Versailler Diktat zu verheimlichen. Wer kannte schon diesen Vertrag? Man sprach nicht gern von ihm in der Öffentlichkeit, viel lieber pochte man auf die angeblichen Fortschritte der Verfassung. Wir haben es gelernt, die Widersacher, Verräter und Vernichter unseres Volkes aus tiefster Seele zu hassen. Und nur dieser Hass hat uns zur befreienden Tat befähigt, hat uns die klare Erkenntnis vermittelt, dass nur der Aufstand gegen Versailles, hinter ihm verbargen sich alle offenen und geheimen Feinde unserer Nation, uns frei machen könnte. Keine Versöhnung, keine Anerkennung, kein Ausgleich. Wir haben gelernt, vor allem die feindlichen Ideen und Gedanken, Anschläge und Pläne zu hassen und ihnen unsere Gedanken und Ideen entgegenzusetzen. Wir haben gelernt, den feindlichen Gedanken bis zum Grunde nachzuspüren und die Hirne und Herzen zu erforschen, denen sie entsprangen. Wir haben auch erkennen gelernt, dass wir die Träger dieser feindlichen Gedanken vernichten müssen, wollen wir nicht selber vernichtet werden. Wir wissen, dass es Kämpfe auf Leben und Tod gibt. Einen Kampf der Geister, der nicht mit einem Kompromisse enden kann, sondern nur mit dem totalen Siege des Stärkeren und der völligen Ausrottung des unterlegenen Gedankens. Im Kampf gegen die Versuchung in uns wächst aus der Erkenntnis aller Schwächen und Breschen die Sehnsucht nach Ganzheit, nach Echtheit, nach Vollkommenheit. Wer als Sieger über seine eigene Unvollkommenheit in den Kampf des Lebens schreitet, erst der ist fähig, Feind zu sein. Er unterliegt nicht mehr den Versuchungen, die ihn schwächen, die ihm treulos seine Ziele gegenüber werden lassen. Mit unverminderter Kraft, die durch die Leidenschaft gesteigert wird, geht er dem Ziele zu, alles vernichtend, was sich der Gestaltung der Idee in den Weg zu werfen wagt. Wer aber ist unser Feind? Wer trägt die Macht, der unsere Feindschaft gilt? Hassenswert ist nicht das Zufällige eines Widerstandes, nur das Bewusste. Wir hassen nicht die Angehörigen von Völkern, die mit uns im Kriege liegen. Wohl aber hassen wir die der Freiheit unseres Volkes feindlichen Mächte, die diese Völker in den Krieg, der unsere Vernichtung zum Ziele hat, treiben. Und es gibt keinen Frieden, ehe nicht jene Mächte vernichtet sind. Die Völker aber, die sich von jenen Mächten zum Kriege gegen uns treiben lassen, müssen damit rechnen, dass sie in den Untergang, der die Mächte trifft, hineingezogen werden. Johann Gottlieb Fichte, der Philosoph der deutschen Freiheitskrieger, jener aufrechte Denker, der den Mut hatte, den persönlichen Bibelgott zu entthronen und an seine Stelle eine deutsche Erkenntnis zu setzen, die die Gottheit als gleichbedeutend mit der moralischen Weltordnung, also mit dem Gesetz, erklärte, ein kühnes Unterfangen, das dem Philosophen ein Verfahren der Dunkelmänner, den sogenannten Atheismusstreit, einbrachte, sprach das tapfere Wort aus: Jedes Schreckensbild verschwindet, wenn man es fest ins Auge fasst. Das ist die Botschaft der unerschrockenen kriegerischen Haltung, die den Widerständen nicht ausweicht, sondern ihnen trotzig entgegenschreitet. Die Wirklichkeit will erkannt werden. Sie duldet es nicht, dass man vor ihr den Kopf in den Sand steckt. Die Wahrheit behält auch dann noch ihre Gültigkeit, wenn der Feige vor ihr die Augen schließt und meint, das Nicht-Sehen-Können sei gleichbedeutend mit dem Nicht-Vorhanden-Sein. Wir Soldaten kennen das Wort Schillers, das wir so oft im Liede singen. Wer den Tod ins Angesicht schauen kann, der Soldat allein ist der freie Mann. Das macht gerade die Größe des Kriegertums aus, dass es jede Flucht aus der Wirklichkeit, selbst die auf Himmelsleitern, verachtet. Mit allem Nachdruck lehnte sich Fichte gegen jene unwürdige religiöse Einstellung der Bibel auf, die da aus Hoffnung auf eine Belohnung im Jenseits fordert, dass der geduldige Mensch auch noch die andere Wange hinhalte, wenn auf die eine ein Streich gefallen ist. Auch Fichte forderte die Feindschaft der Anständigen gegen die Unterdrücker, den Aufstand der Geknechteten gegen die Tyrannen, die Empörung der Charakterfesten gegen die Unterwürfigkeit der Feigen. Die entthronte Freiheit, so wusste auch Fichte, konnte sich nur im Gedanken noch, nämlich im Gedanken der Feindschaft, am Leben erhalten, um zur gegebenen Zeit Rache nehmend und die Nation rettend hervorzubrechen. Und gerade wir Heutigen, wir Soldaten der deutschen Revolution, verstehen das Wort Fichtes in seiner ganzen Tiefe. Vor allen Dingen ist dies religiöser Sinn, dass man sich gegen die Sklaverei stemme. Das Bewusstsein der eigenen Kraft verleiht uns die Überlegenheit über die Gefahr und lässt uns stolz darauf sein, dass wir Feind sein können. Wir Soldaten haben es in diesem Kriege beweisen dürfen, dass der leidenschaftliche, auf die Vernichtung des Feindes ausgerichtete Willen das Unvorstellbare an Kraft hervorzubringen vermag. Weil wir von der Freiheitsidee unseres Volkes, von der Lehre des Nationalsozialismus erfüllt in den Kampf zogen, siegten wir. Uns traf die Feindschaft der alten Welt, wir begegneten ihr mit unserer Feindschaft. Uns traf der Hass, der die Ordnung der Gerechtigkeit verneinenden Mächte, wir antworteten mit unserem Hass. Nie wird die Feindschaft aus der Welt weichen. Sie ist ein bewegendes und zur Stellungnahme zwingendes Prinzip, das wir mit heißem Herzen bejahen müssen, wenn wir uns zur Wirklichkeit und zur Lebensinnigkeit bekennen. Unsere hohe Liebe gehört der Nation, die aufgebrochen ist, ein Reich zu bauen. Und diese hohe Liebe, die uns zum letzten Opfer fähig macht, bejaht den Hass, der uns die Todeswaffen führen lässt gegen alles, was nicht aus dieser Liebe ist. Wir sind ein neues Geschlecht, das sich seiner Leidenschaften nicht mehr schämt, das sich nicht mehr bemüht, sie mit Schleiern törichter und lügnerischer Phrasen zu verschleiern. Wir wollen Deutsche sein, die, um mit Hutten zu reden, so hervortreten, ganz wie sie sind. Liebe beantworten wir mit Liebe, Hass mit Hass, Feindschaft mit Feindschaft. Eine klare Rechnung, die der neuen, wahrhaftigen Welt gemäß ist. Und nur der Wahrhaftige vermag vor der Geschichte zu bestehen. Ende des Buches.